1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Und wir sind wieder da, natürlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer freitags eine freie und offene Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist Annina, stimmt das? Annina, 22. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Also ich war im Juli, August mit zwei Freunden im Urlaub und zwar in Tunesien für 2 Wochen. Ja. Hab da ganz untypisch für mich eigentlich jemanden kennengelernt, einen Tunesier. Ja. Leider auch noch Animateur, was das Klischee jetzt schon so... Natürlich. Junges Mädel ist in Tunesien, lernt Animateur kennen. Ja. Und lieben wahrscheinlich, oder? Greife ich vor? Ja. Also wenn man von Liebe da schon sprechen kann. Ja. Auf jeden Fall, habe ich den kennengelernt, haben dann halt auch die Abende immer miteinander verbracht, wenn er halt Zeit hatte. Wie alt ist denn der Knabe? Auch 22. Mhm, genau. Und haben die Abende miteinander verbracht und mit seinen Freunden. Und ich war halt eher so mit den Einheimischen unterwegs und gar nicht mehr so im Hotel und mit meinen eigentlichen Freunden, mit denen ich hingeflogen bin. Ja. Ja, okay. Abschied war dann auch ganz groß und schwer. Das ist jetzt 2 Monate her. Wir haben den Kontakt stark gehalten, eigentlich jeden Tag. Sei es geschrieben per SMS oder telefoniert oder MSN geschrieben mit Webcam. Mhm. Und jetzt wurde ich ein bisschen misstrauisch. Ich habe nach 3 Wochen, als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, nee, ich bin so traurig darüber, komischerweise. Ich muss da nochmal hin. Ach. Ja. Sag bloß, du bist nochmal runtergeflogen. Ich hab's vor am 7. Oktober. Ah. Willst du ihn? Ist gebucht. Am 7. Oktober. Willst du ihn überraschen oder sagst du es ihm vorher? Nee, er weiß es schon und das ist auch eigentlich mein Problem. Erklär es mir. Ja, genau. Wir hatten uns dann geschrieben, wie immer per MSN. Er kann leider kein Englisch und ich kein Französisch. Oh. Aber sein Freund übersetzt immer irgendwie so. Also er kann nicht so gut Englisch. Wir unterhalten uns eigentlich nur im Englischen. Ja. Aber sein Freund hilft ihm da immer ein bisschen. Aber das heißt, als ihr dann alleine zusammen wart in Tunesien, da konntet ihr ja so gut wie gar nicht kommunizieren. Ja, kaum. Das hat mich ja auch sehr erstaunt, dass dann doch irgendwie was da war, was mich so gebunden hat, obwohl man irgendwie sich gar nicht richtig unterhalten hat. Ich tippe mal, dass er verdammt gut aussieht. Verdammt? Na, also, dass er schweinegeil aussieht. Er sieht etwas aus wie Cristiano Ronaldo, muss ich sagen, ja. Wenn man den Fußballspieler kennt. Okay. Ja. Okay. Hast du blonde Haare? Ich? Nein. Ich bin selber halb Marokkanerin. Ach so. Ja. Ah, hab aber so mit dem Land eigentlich nichts zu tun. Ja. Also, ja. So, jetzt erklär mir mal, warum das nicht so gut ist, dass er das weiß, dass du kommst. Also, die Frage ist, ob es überhaupt gut ist, dass ich überhaupt dahin fliege. Ist auch eine Frage, sollten wir auch dann gleich. Ja. Wir hatten uns bei MSN dann geschrieben und hat erst einmal gemeint, er hätte eine große, riesengroße Überraschung für mich. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt gemeint, ja, erzähl mir doch mal, ich hatte gar keine Hintergedanken und nichts und meinte dann aus Spaß so, wie man es halt ironisch auf Englisch nur schreiben kann irgendwie, ist das denn, planst du unsere Hochzeit mit einem Smiley dahinter? Gut, er antwortet nicht drauf, was noch nie vorgekommen ist bei MSN. Ja. Und da habe ich mir noch nichts bei gedacht, habe nach 3 Minuten die gleiche Frage nochmal gestellt, kam wieder nichts. Aha. Ja, dann hatte ich das meinen Freunden erzählt, die sowieso schon von vornherein ein bisschen skeptisch waren und haben halt gemeint, so als Frau alleine nach Tunesien ist schon so eine Sache. Mhm. Und vor allem, wenn du nicht ein Hotel gebucht hast, was ich nicht habe. Mhm. Das heißt, wo planst du zu wohnen? Mit ihm in einer Wohnung, die er mietet, die er wohl als Einheimischer, die man recht günstig bekommt. Wie hat er denn darauf reagiert, dass du kommen willst? Ja, er hat es ja auch mir gesagt. Also er hat gesagt, oh bitte komm, sobald du kannst. Und und da ich dann dachte, im Herbst ist nochmal eine gute Gelegenheit, da hätte ich nochmal Zeit. Und ich mache das misstrauisch, dass er auf diese Frage mit der, diese lustig gemeinte Frage mit der Heirat, dass er da nicht reagiert hat auch? Ja, dann, ja, das hat mich sehr misstrauisch gemacht und wo halt dann meine Freundinnen die ganze Zeit gezweifelt haben auch irgendwie und bis ich dann wieder auf den Punkt gekommen bin, hat mir gedacht, ach, da passiert schon nichts. Ich bild mir das jetzt ein und wenn überhaupt, besteht ja das Klischee, ach, Tunesier will gerne nach Deutschland kommen, ja, aber nicht unbedingt eine Deutsche in Tunesien halten, weil was soll ihm das bringen? Ja. Ach, Anina, da hast du dir was in dich was hinein verstrickt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, bitte. Auf jeden Fall war das jetzt noch nicht alles. Ich bin dann, hab's mir halt nicht anmerken lassen, bis er jetzt nach meiner Adresse zu Hause gefragt hatte. Hat mich gefragt, wie denn meine Adresse lautet. Und dann hatte ich dann natürlich das wieder im Hinterkopf, warum braucht er meine Adresse? Na, vielleicht will er dir was schicken. Genau, dann hatte ich ihn gefragt, wofür er die braucht. Hat er gemeint, er will mir einen Brief schicken. Und dann dachte ich mir, okay, und das war jetzt gestern. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das kann irgendwie nicht sein, weil wenn er mir einen Brief, er kann ja auch eine E-Mail schicken, warum sollte er jetzt Porto zahlen und er weiß, ein Brief dauert lange. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass es Quatsch ist, er kann mir doch das bitte per E-Mail mitteilen, was los ist oder sonst wie. Und dass der Brief gar nicht mehr ankommen wird, bevor ich nicht bei ihm bin. Also ich bin dann schon weg. Hattest du ihm denn da schon die Adresse gegeben? Nein, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und wie hat er dann darauf reagiert, nachdem du gesagt hast, na, das kannst du mir doch auch mailen? Ja, jetzt noch gar nicht. Habe ich nichts gehört. Nee. Ja, also, kommt noch was? Ja. Nee, das ist halt nur, dass ich jetzt total hin und her gerissen bin. Weißt du, ich höre ganz laut im Moment meine innere Stimme. Ja. Die brüllt hier geradezu um mich herum. Die innere Stimme sagt zu mir, Anina, lass die Finger davon. Mann, das ist ein Urlaubsflirt. Ja, der genau. Lebt in Tunesien, lebt in Deutschland. Zukunft. Ihr könnt nicht mal miteinander reden. In keiner Sprache, die für den anderen eine Muttersprache ist. Der sieht hunderte, tausende nette Mädels, wenn der diesen Job da unten hat. Ja. Und dann diese komischen Sachen, die du jetzt auch schon bemerkst da. Also, Mann. Also, apropos Muttersprache. Also, ich habe es auch meiner Mutter nicht erzählt, dass der Flug gebucht ist und dass ich dann weg bin. So, und dann auch wirklich jetzt ganz ernst. Das ist, finde ich, auch für ein Mädel, würde ich so, ich war zweimal in Tunesien mit jeweils mit einer Freundin, also mit Damenbegleitung, Mädelsbegleitung. Ja. Ich hätte die Mädels auch nicht alleine gelassen. Ja, genau. Mhm. Also, da hätte ich auch ein mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Ja. Als Typ okay, aber unter diesen eher dubiosen Umständen würde ich mir, wenn ich dein Bekannter, dein guter Freund wäre, würde ich mir Sorgen machen. So. Also ich weiß nicht, ich war mit meiner Freundin auch in einer Bücherei und dann lagen da auf einmal ganz zufällig so Bücher, weiß ich nicht, aus dem Islam irgendwas, Zwangshochzeit und verschleppt nach und nicht mehr wiedergekommen und irgendwie sowas. Und da machen die sich halt jetzt Gedanken, für was braucht er meine Adresse? Und die haben gemeint, ja, ist doch ganz klar, für die ganzen Dokumente dort, um das irgendwie schon klar zu machen. Also ich kann es mir halt noch nicht. Was versprichst du dir denn von dem weiteren, also von dem Besuch und dem weiteren, weiteren Treffen? Schöne 2 Wochen und dass vielleicht irgendwie meine Sehnsucht danach gestillt ist ein bisschen. Ich weiß nicht, man kann es ja immer schwer sagen. Wenn ich jetzt nicht hinfliege, dann denke ich mir meine ganze Zeit darüber nach, nur, oh Mann, warum bist du nicht geflogen? Ja, aber du kannst es ja vielleicht noch abtasten, wie der sich weiter verhält. Daraus kann man ja viel interpretieren und lernen. Am Dienstag in einer Woche geht der Flug. Ja gut, man kann Flüge auch wieder absagen und wahrscheinlich wird das auch nicht der teuerste gewesen sein, oder? Halt Hauptsaison und für den Flug schon sehr teuer. War teuer. Ja. Ja gut, aber das ist egal. Wenn es um Sicherheit geht und so, dann ist es auch völlig wurscht. Ich würde das ganz, also ich würde jetzt so machen wir mal Tabula Rasa, ich würde sagen, okay, du bist angefixt im Moment. Da kann ich dir nicht sagen, lass die Finger gänzlich davon. Ja. So, kann ich verstehen. Wenn man verliebt ist, dann so. Aber dann würde ich das Ganze fein, vorsichtig, langsam angehen, hier über immer, wie du es gerade gesagt hast, über Mailen, über Messenger, Kontakt oder so etwas. Um ihn auch mal so ein bisschen ein Gefühl für den zu kriegen. Und du hast ja auch schon ein gesundes Misstrauen, was du da auch irgendwie dann spüren würdest, wenn was nicht stimmt. Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder, so. Und wenn sollte sich das Ganze irgendwie doch sehr gut entwickeln, dann würde ich an der Stelle zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Reise, aber mit Begleitung buchen und überlegen, dass sich einfach, dass ein Freund mitfährt. Auf keinen Fall allein. Auf keinen Fall allein. Ja. Liebe macht einen bekloppt. Ja, das stimmt. Die macht so. Nicht blind, die macht dumm. Ja, und Liebe kann einen auch wirklich in Gefahr, in höchst gefährliche Situationen bringen. Ja. Also, wirklich, das sage ich jetzt nicht mit dem Holzhammer irgendwie, sondern ich sage es ganz sachlich. Ja, ich habe mir halt jetzt gedacht, wenn man 2 Monate irgendwie so engen Kontakt hat und es gehalten hat und geschafft es zu halten. Ja, aber ihr, weißt du, wenn ich das schon höre, dass da immer ein Freund dabei ist, der das irgendwie ein bisschen übersetzen muss. Ja. Das ist doch kein direkter, intensiver Kontakt, Mensch. Ja, das Schlimme ist, es ist auch total untypisch für mich, weil ich auch selber, also so, das, so was Südländer angeht oder so, selber immer ein bisschen auf Distanz war irgendwie und gar keine Neigung zu denen hatte. Ja. Und nach diesen 2 Wochen Urlaub irgendwie hat mich das Land so fasziniert, die Leute fasziniert ja. Und er halt, ja. Gibt das so nette deutsche Jungs? Ja, das stimmt. Wo wohnst du? Welche Gegend wohnst du? Bei Frankfurt. Bei Frankfurt. Es gibt so nette Frankfurter Jungs. Ja. Ah, da war so ja. Voller Kanne, wo man gar nicht weggucken kann. Ja, ja. Ja, das genau das Gleiche hat ein Freund von mir auch gesagt. Hat gemeint, du willst doch nicht unter einer Burka nur noch die Türklinke von innen sehen, oder? Naja, wir wollen nicht das Schlimmste hoffen. Aber ja. Generell finde ich es Vorsicht angesagt. Ich würde den Buch canceln, den Flug canceln, umbuchen, zurückbuchen oder wie auch immer. Und das Ganze erstmal von der Ferne über Internet und SMS und was ich, was ihr da macht, weiter beobachten. Ist meine Meinung. Also meinst du auch, dass sowas wirklich passieren könnte, dass es irgendwie in solchen Ländern möglich ist, mich dort zu behalten, indem er irgendwie meinen Pass mir mitnimmt oder... Man hat alles gehört. Man hat alles gehört. Wie bitte? Ich sag, man hat alles schon gehört, ja. Ach so, ja. Ich will grundsätzlich kein schlechtes Urteil über solche Länder aussprechen, weiß Gott nicht. Ich war genug, öfter schon genug in arabischen Ländern. Aber Vorsicht ist definitiv geboten. Das sagt ja auch jeder, der von da kommt. Hm. Weißt du? So. Jetzt hast du meine Meinung gehört, jetzt musst du was draus machen. Ja. Alles Gute. Ich habe noch eine Woche Zeit. Dankeschön. Viel Glück. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr euch auch gerne hier melden wollt und mit mir reden wollt, egal über was, dann wählt diese kostenfreie Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Die Astrid ist hier. Astrid, 28. Hallo. Hallo. Astrid, schön, dass du da bist. Ja. So, über was reden wir? Ich wollte mit dir über ein Thema reden, was diese Woche bei dir scheinbar sehr angesagt ist, nämlich, dass Männer bei dir anrufen und Mitleid möchten dafür, dass sie ein Doppelleben führen. Also sei es, dass sie ihre Frauen mit Männern betrügen oder zu Prostituierten fahren oder eine Beziehung haben. Ich habe das Thema selber erlebt und habe mir fast in die Ecke gekotzt, als ich gehört habe, wie die Männer hier rumgeflennt haben oder geweint haben oder deine Absolution wollten über die Tatsache, dass sie eigentlich ganz, ganz gute Menschen sind. Also meine Meinung dazu ist eigentlich ganz klar. Was war, erzähl doch mal deinen Fall, was du erlebt hast. Genau, also ich habe einen Mann kennengelernt. Wir haben uns eigentlich direkt verliebt. Er hat mich direkt seinen Eltern vorgestellt. Also es war wirklich... es war eine Beziehung. Irgendwann bin ich skeptisch geworden, weil wir keinen Sex hatten. Ja, also wie alt warst du, als du ihn kennengelernt hast? Das ist ungefähr jetzt ein Jahr her. Ach so, ganz erst frisch. Ein Jahr her, genau. Ja. Also ein Jahr her. Wir sind dann ein halbes Jahr zusammen gewesen, bis ich halt alles im Grunde aufgedeckt hatte. Wie gesagt, nach 2 Wochen hat er mich seinen Eltern vorgestellt. Ja. Wir haben nach 4 Wochen oder so keinen Sex gehabt. Was Na, mich gar nichts? Nein, nichts. Also auch nicht ein bisschen fummeln und so? Das schon, aber es führte dann nicht weiter. Und ich habe am Anfang natürlich gedacht, ja, der möchte sich Zeit lassen. Das ist halt ein ganz, ganz netter... Wir Männer wollen eben nicht sofort immer. Wir wollen das sich langsam entwickeln lassen. Ja, ich verkneife mir das Lachen jetzt mal. Ja, also das führte dann immer weiter. Also wir hatten eine Beziehung halt ohne Sex. Und als Frau hat man eine Intuition. Also ich habe irgendwie gemerkt, es stimmt was nicht. Irgendwas ist komisch. Und wir haben uns damals über eine Internet-Community kennengelernt, wo er der Chef war. Irgendwann schrieben mich dann andere Frauen an, so nach dem Motto, weiß eigentlich, was dein Freund hinter deinem Rücken treibt? Und auch da habe ich noch gesagt, mein Gott, die sind eifersüchtig, die gönnen uns das nicht. Und habe noch geschrieben, ach, ich glaube das nicht, komm, lass mich in Ruhe. Was haben die denn konkret geschrieben? Ja, weißt du eigentlich, was dein Freund hinter deinem Rücken treibt? Ja, was meinten die damit? ja, halt, dass er mich hintergeht. Oder ja. Ich habe dann auch gefragt, willst du mir irgendwas sagen? Dann sag's direkt raus, aber mach nicht so eine Andeutung und sag dann halt nichts. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen, dass mich fremde Frauen ansprechen. Mhm. Und er hat immer gesagt, ja, es ist nichts und so weiter und so fort. Und dann ist halt irgendwann durch einen dummen Zufall, er ist zu seinen Eltern gefahren, ist bei mir vor dem Internet gewesen, hat sich auf der Seite eingeloggt und ich habe mich dann praktisch auch eingeloggt und war unter seinem Profil drin. Mhm. Bin direkt angeschrieben worden von verschiedenen Frauen, die mit ihm wohl geflirtet haben und habe dann die E-Mails gelesen. Mhm. Also kurz und gut, es hat sich herausgestellt, dass er mit einer Domina zusammen gewesen ist, vor mir. Überhaupt keinen normalen Sex mehr haben kann. Also ein bildhübscher Mann mit Mitte 30, ja. Der keine normale Sexualität mehr erleben kann. Also der nur in der Rolle eines Sklaven leben kann? Also genau. In der Rolle eines SM-Sklaven? Ja. Genau, aber richtig, richtig schlimm wohl. Also es geht normal nicht mehr. Und es ist halt genau das Gewissen, er wollte mit mir zusammen sein, eine Familie gründen, halt diesen Scheinwahn, den man ja in der Gesellschaft wahren muss. Ach so, so eine Art Alibi-Frau? Ja, also er wollte, ich war schon seine hübsche Vorzeigefreundin, ja. Aber ich hätte ihm niemals gereicht, niemals. Also es gab halt einfach keinen Sex. Ich meine, das ist natürlich eine Hammerinformation, wenn man die bekommt und man ist mit diesen Menschen zusammen. Ja. Du hast ihn dann damit konfrontiert. Wie hat er reagiert? Ja. Ich habe ja auch schon vorher gefragt, was stimmt mit dir nicht, wir haben keinen Sex. Sag's mir bitte, ich will es nur wissen. Also ich habe ihn wirklich angefleht irgendwann, weil mein Selbstbewusstsein im Keller war, absolut, natürlich. Ne? Wenn man, ich halte mich für eine attraktive Frau grundsätzlich und wenn man nicht angefasst wird, denkt man, man ist dick, mein Gott, man zweifelt an sich selber. Ja, klar. Ich habe gesagt, bitte sag mir, was los ist, ich will es nur wissen. Und als praktisch ist es eigentlich noch schlimmer gekommen. Ich habe auch einen Link in diesen E-Mails gefunden, der führte zu einer SM-Seite. Da war wirklich ein Bild drin, wo drin stand, dass er auch bisexuelle Neigung hat. Und halt eine Domina-Sucht, die ihn beherrscht. Also ganz klipp und klar. So, meine Frage war gewesen, du hast ihn konfrontiert mit deinem Wissen. Genau. Wie hat er reagiert? Er hat abgestritten. Er hat gesagt, ja, das wäre zwar sein Bild gewesen, aber er hätte nie vorgehabt, das tatsächlich zu machen. Der würde mich über alles lieben. Hat er die Domina auch abgestritten? Ja, er hat zugegeben, dass er mit einer Frau zusammen gewesen, die es praktiziert hat, dass sie es aber nicht mit ihm praktiziert hat. Ah ja, okay. Also, das war die Lügenphase Nummer eins. Er hat es abgestritten. Genau. Gab es dann eine Phase, wo er irgendwann gesagt hat, ja, stimmt? Nicht direkt. Also bis zum Ende, bis heute eigentlich, sagt er, er liebt mich, er möchte mit mir zusammen sein. Er weiß, dass er ein Problem hat, aber er würde es mit mir in den Griff bekommen. Und ich habe aber damals natürlich direkt gesagt, weil, also ich sag mal auch die Tatsache, dass es jeder andere wusste, nur ich nicht, dass die Leute über mich gelacht haben, kam natürlich auch alles dazu. Und dass ich einfach zu jung bin, um mit einem Mann zusammen zu sein, mit dem ich keinen Sex habe. Ja. Also das Ende vom Lied war, dass ich dann für mich beendet habe und ich fremdgegangen bin, praktisch, um da einfach den Cut dann zu ziehen. Und ist der für dich ist der gelungen, ne? Das höre ich raus, dass du schon eher zornig bist, als denn irgendwie melancholisch noch mit ihm verbunden bist oder wehmütig. Ja, mittlerweile schon. Also ich bin eher sauer, weil er mir das angetan hat, weil er mich über die Zeit benutzt und belogen hat. Nur ich kann das nicht glauben. Also ich weißt du, Astrid, das ging ja. Ich will das nicht mindern, deinen Schmerz. Das ging ja noch von der Zeit, ne? Wenn ich die Geschichten jetzt rekapituliere, die ich diese Woche hier gehört habe, wo die Ehefrauen über Jahre oder sogar Jahrzehnte so hintergangen werden. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist man fassungslos, ja. Ja, wirklich, weil es also für mich ist schon eine Welt zusammengebrochen, aber ich verstehe auch die Frauen nicht. Also ich denke mir, dass eigentlich jede Frau eine Intuition haben muss. Das heißt, wenn ich mit einem Mann Sex habe und der eigentlich schwul ist, muss ich das doch merken als Frau. Der muss ja nicht nur schwul sein. Das kann ja ein bisexueller Typ sein, der eben auch guten Sex mit einer Frau hat. Weißt du? Ja. Das ist ja, die Sexualität ist ja nicht so einfach, dass es nur Schwule und Heteros gibt. Ich glaube schon, dass Leute so perfekt lügen können, dass selbst ein Partner das nicht merkt. Und umso schlimmer für den Partner dann, wenn es dann irgendwann rauskommt, dann bricht ja dein ganzer Glauben an die Menschen und ein ganzes Leben bricht unter Umständen zusammen. Ja, also ich verstehe es im Moment sowieso nicht. Ich habe jetzt auch ganz witzig, ich war im Urlaub, also alleine die sexuellen Abartigkeiten, also durch das Internet, durch das Fernsehen, ich empfinde das als immer krasser und immer schlimmer. Beispiel, einen Mann kennengelernt, der mich irgendwann zu einer Animal Party eingeladen hat. Sagt ihr das was? Nee. Also Animal Party bedeutet, ich habe auch gedacht, man verkleidet sich als Bunny, als Hase oder als Leopard. So putzig wird es nicht sein, ne? Nein, es ist mir ist die Kinder da umgeklappt, dass er sagte, nein, Astrid, es ist eine Party, wo andere Models Sex mit Hunden haben. Oh. Ehrlich, da wollte er dich zu einladen? Ja, also es gibt wohl eine Partyreihe mit Leuten, die unter der Hand eingeladen werden und die das richtig toll finden in Deutschland. Ich glaube ja auch, da gebe ich dir recht, dass das Internet hat viele gute Seiten. Aber was die Sexualität anbelangt, ich glaube, dass auch gerade ganz junge Leute da sehr früh degeneriert werden. Ja. Weil man zugeballert wird mit allem Dreck, den es nur auf der Welt gibt. Und du stumpfst ab und kannst vielleicht auch gar nicht, wenn du sehr jung bist, deine Sexualität so erleben und allmählich dich rantasten. Und du kriegst das alles da vorgerotzt. Ne? Ja. Ich sag mal so, weil es ist ja manchmal auch so schrecklich, was man da zu sehen bekommt. Ich sag mal, letzte Woche RTL lief ein Bericht, wo wirklich ernsthaft eine Mutter sagte, in die Kamera, ich meine, welcher 8-jähriger Junge guckt heutzutage keine Pornos? Das war ein Bericht auf RTL. Ernsthaft, also die schlimme Entwicklung. Ja, genau. Emotionen gibt's nicht mehr. Aber hör mal, das ist ja wirklich ein Ding. Dann lernst du einen Typ kennen und der will dich mit auf eine Animal Party nehmen, wo es Sex mit Tieren gibt. Ja, ich habe auch im Urlaub einen Mann kennengelernt, der seiner Frau Schlaftabletten geben wollte, um nachher mit mir in Ruhe weiterreden zu können. Also es ist wirklich im Moment sehr, sehr schlimm. Zumindest empfinde ich das so auf dem freien Single-Markt. Aber wenn es nette Männer um Frankfurt rumgehen, gehe ich gerne mit Anina raus. Übrigens, was sagst du als auch junge Frau zu dem Fall von Anina? Sollte die auf keinen Fall fliegen. Das ist so gefährlich, allein in Tunesien. Und es ist ein Animateur, wenn sie im schlimmsten Fall nachher, der in der Wohnung sitzt, nicht raus kann und er da rumflirtet, viel zu gefährlich. Also Anina, wenn der dich möchte, soll der zu dir kommen, bitte. Das heißt, guter Rat, sehr guter Rat. Ja. So, jetzt hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal direkt und beim zweiten Mal so indirekt durch diese furchtbare Einladung. Ja. Du gehst vorsichtig an Typen ran, ne? Auf jeden Fall. Also man macht ja einfach die Erfahrung, dass alles so auf Sexuelle reduziert wird und glaubst du übrigens auch, dass ist es gefährlicher oder schwieriger, wenn man versucht, via Netz jemanden kennenzulernen? Also gefährlicher würde ich nicht sagen, weil die Leute ja, die haben ja mehr, also die sind mutiger und sagen wir mal, die Abartigkeit nicht, nennt es mal Abartigkeit von einer Scarlet Dominus. Also man legt das ja eigentlich eher offen, als wenn man den Menschen gegenüber sitzt, stimmt, und den kennt. Ja, stimmt. Und da kann man von vornherein, wenn man das so ein bisschen abtastet, als Frau ist man ja nicht doof, man kann ja auch so ein bisschen sexuell manipulieren, indem man so 2-3 Sachen fragt, dann kann man das schon ganz gut abtesten. Generell finde ich es einfach schade, dass die Emotionalität so auf der Strecke bleibt. Also ich weiß gar nicht, wohin diese Entwicklung gehen wird. Das Internet wird nicht zu verbieten sein. Immer mehr junge Leute gehen ins Internet, auch ganze Kinder fast schon, und haben Zugang zu diesem ganzen Schmutz. Ich weiß nicht, wohin das geht. Wird es eine gänzliche Verrohung geben zwischen den Leuten? Ich weiß es nicht. Zwischenmenschlich, sexuell auf jeden Fall könnte es sein. Ja, das denke ich auch. Die sitzen nur noch zu Hause, gucken sich immer abartigere Sachen an und gehen nicht mehr raus. Ja. Ne? Also die Netten lerne ich nicht kennen. So, jetzt wünsche ich dir einen tollen Typ. Ja. Dass er dir über den Weg läuft oder du ihn sonst irgendwo kennenlernst, der weder als Sklave agieren will, noch auf eine Animal-Party mit dir gehen möchte. Ein ganz normaler, netter Mann. Genau, das wäre toll. Ne, so möchtest du es. Auf jeden Fall. Und so wünsche ich es dir auch, Astrid. Dankeschön. Alles Gute. Übrigens, ich habe dich heute gesehen in Köln bei dem Talk. Du sagst sehr, sehr, also es hat dir sehr gut gestanden, kamst sehr gut rüber. Dankeschön, sehr, sehr freundlich. Beim Kölner Treff bei Bettina Göttinger, ja. Vielen Dank, Astrid. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Auch. Danke. Ines haben wir hier. Ines ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe das einige Male versucht und bin jetzt auch durchgekommen. Ich habe folgendes Anliegen. Ich hatte schon den Mitarbeitern vorher gesagt, ich wollte mich an und für sich mit meinem Problem schon mal an einen kirchlichen Fernsehsender so in brieflicher Form wenden, um mal zu wissen, in welchen Bereichen ich mich mit meinem Anliegen da überhaupt bewege. Und nein, du machst mich sehr neugierig. Ja, ich habe seit circa 2 Jahren einen Partner, der mir sehr viel bedeutet. Der ist auch, also meines Empfindens nach, sehr intelligent. Man kann angenehme Gespräche mit ihm führen. Mhm. Er kommt aus einem sehr religiösen Elternhaus. Wie alt ist er? Er ist 10 Jahre älter als ich. 57, ja. Mhm. Und also wir haben insofern also eine relativ harmonische Beziehung. Nur jetzt komme ich auf diesen etwas peinlichen Punkt. Und zwar vertritt er die Meinung, dass also, wenn ich Verfehlungen begehe, deretwegen manche dann zum Beichten in die Kirche gehen, die Katholiken, dass er das zu Hause bestraft in Form mit einer Gerte. Und also ich muss dazu sagen, ansonsten stimmt die Beziehung hinten und vorne ganz toll. Und es ist eigenartig, das wird jetzt der noch etwas peinlichere Punkt, dass ich jetzt mittlerweile so weit mich ihm verbunden fühle, dass ich selber schon das Gefühl habe, wenn die Bestrafung erfolgt ist, dass ich mich danach besser fühle. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe dabei keine sexuelle Ausrichtung. Und meine Frage war jetzt mal, kann man das noch in religiöses Verhalten einordnen oder hat das schon einen sexuellen beziehungsweise einen Sektencharakter? Also ich finde es skandalös, wenn man das als religiöses Verhalten deuten sollte. Nein, es ist definitiv, finde ich, kein religiöses Verhalten und ich glaube, jeder moderne Christ würde sich auch dagegen sträuben, er sträubt sich auch dagegen. Frage, das heißt, das kommt öfters schon vor, dass er dir dann eine überzieht, wenn du irgendwas gemacht hast. Aber das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich irgendwie verprügelt werde, sondern er hat auch irgendwie die Überzeugungskraft, mir da sozusagen dieses Verständnis dafür zu ermöglichen. Ich möchte es mir vorstellen. Welche Verfehlung könnte es sein? Naja, zum Beispiel, dass jetzt mal grob gesagt, dass man irgendwas vergisst, was man erledigen wollte. Oder weiß der Teufel, wenn das Essen anbrennt oder ich zu spät zum Bahnhof komme, um ihn abzuholen. Oder? Okay, nehmen wir das Beispiel. Du kommst zu spät zum Bahnhof, um ihn abzuholen. Was geschieht dann konkret später zu Hause? Naja, also das erfolgt jetzt nicht auf dem Fuß. Das ist so vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Das ist so eine Art Sammelkonto. Er sammelt also so, das? So wie sich vielleicht andere Menschen, die religiös erzogen wurden, zur Beichte in die Kirche gehen. Okay, das heißt, er schreibt sich das auf? Naja, gut. Oder merkt sich das? Merkt sich das. Wie ist geschlagen werden Vorgang? Wie sieht das aus? Du musst du dich hinhocken, musst du den Po freimachen oder auf dem Rücken? So weit ins Detail möchte ich auch gar nicht gehen, aber es ist schon so, wie du das eben beschrieben hast. So in der Richtung. Und dann zieht er dir mit der Gerte für eine Verfehlung einmal einen über. Und das begründet er religiös. Ja. So, also Frage noch. Ich kann auch nicht so weit in die Bibel rein, weil ich das alles nicht kenne, aber es hat auch so eine Erklärung hat er dafür gehabt, dass das auch mit der Erbsünde zu tun hat. Also völliger Quatsch. Ich weiß alles Quatsch. Nicht. Wisch ich jetzt empört vom Tisch, wirklich. Nur weil ich eben sage, es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich es ist schmerzhaft. Es ist von meiner Seite aus, wie gesagt, auch nicht der sexuelle Hintergrund da, aber es könnte ja auch sein, dass er das Religiöse vorschiebt und dass es für ihn eine sexuelle Bedeutung hat. Ganz genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das könnte wirklich der Fall sein, dass ihn das antörnt und er sich das nicht eingesteht, dass ihn das sexuell stimuliert und deshalb diesen religiösen Quatsch davor schiebt, was schon etwas infam ist, finde ich, das so zu erklären und zu begründen. Ja, ich habe mich ja auch noch niemand irgendwie, den ich so aus meinem Freundeskreis kenne, anvertraut, weil ich da eigentlich auch gefürchtet habe, dass von deren Seiten aus die gleiche Ansicht kommt. Ines, mich wundert, du bist eine erwachsene Frau von 47 Jahren. Du wirkst selbstbewusst. Ich bin sehr aufgeregt im Moment. Ja, aber du kannst gut reden und scheinst eine Frau zu sein, die mit beiden Beinen im Leben steht. Dass du das mitmachst, wundert mich. Ja, also ich habe nach einer Odyssee von seelisch schmerzhaften Erkenntnissen in Beziehungen lange Zeit nach jemandem gesucht, mit dem ich überhaupt zusammen sein will und kann. Und ich sage, bis auf diese Sache harmoniert diese Beziehung voll und ganz. Aber, wir streiten nicht und... Aber, ich finde, diese Sache ist ausgesprochen gravierend. Dass die mich als Außenstehender wirklich erschüttert, was du mir da erzählst. Oha, dann... Ich finde das von seiner Seite aus... Also, da fehlen mir wirklich fast die Worte. Verlogen und bekloppt. Ich sage es wirklich bewusst böse und vulgär. Ja, aber es ist ja auch die Sache, dass ich da selber ja auch mir Gedanken drüber mache, ob da ein sexueller Hintergrund ist. Frag ihn nochmal. Den ja auch vermute. Frag ihn nochmal. Ja, und denke aber, wenn das so ist, also wenn die Seligkeit davon abhängt, wenn alles andere stimmt, und ich sage, ich fange schon an, das irgendwo einzusehen und habe das Gefühl, für das ich mich jetzt ja eigentlich auch jetzt beim Sprechen ein bisschen für schäme, dass ich auch selbst schon das Gefühl habe, dass es mir hinterher besser geht, weil ich sozusagen frei von Schuld bin. Ja, aber weil er so eine starke Suggestivkraft offensichtlich hat, dass er dir das eingeredet hat. Mhm. Ich finde, dass du das sofort unterbinden solltest. Sofort. Na gut, dann danke ich für die Ansicht. Ich wollte es einfach mal von einer anonymen Person für mich. Bist du denn, bist du selbst auch Christin? Also ich stehe der Religion eigentlich, wie soll ich das nennen? Ich bin nicht religiös erzogen worden, ich komme aus einer relativ atheistischen Familie, aber ich bin dem Christentum nicht ganz abgeneigt. Mhm. Ich sage immer leben und leben lassen. Mhm. Ich glaube nicht, dass da irgendwo oben jemand sitzt, aber das Gegenteil kann mir auch niemand beweisen. Und und wenn man denn natürlich viele Zeit mit jemandem verbringt, der einen da sozusagen ein Theologiestudium abends erzählt, dann klingt das auch sehr interessant und ich sauge auch so ein Wissen auf. Aber ich wollte eben einfach mal von einer unabhängigen Person hören, ob ich da mit meiner Vermutung richtig liege. Dass das eben doch nicht nur den religiösen Hintergrund für ihn hat. Also. Weißt du, ich weiß ja nicht, ob es diesen sexuellen Hintergrund hat. Es hat aber zumindest einen, ich sag jetzt mal wirklich sehr, sehr kritisch, einen kranken Hintergrund. Mhm. Wenn es einen sexuellen Hintergrund hat, okay, dann ist er halt so, wie er ist. Aber ich finde das perfide daran, dass er das religiös verpackt und dir diese Meinung und diese Sichtweise aufoktroyiert. Das finde ich das Gemeine daran. Was glaubst du denn, wenn du dich verweigerst, was er dann tut? Ja, das ist so eine Art Liebesentzug dann und da leide ich natürlich dann drunter, weil mir der Mann außer diesen Sachen eben, wie gesagt, wirklich nach vielen Jahren ist mir da wieder ein Mann begegnet, mit dem ich harmoniere ansonsten. Was wirst du tun? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich frag ihn doch mal wirklich ganz offen heraus, sag mal, steckt dahinter einfach eine sexuelle Leidenschaft, die du dich nicht traust einzugestehen? Ja, und was würde denn nun passieren, wenn er das dann zugeben würde? Ich meine, dann wissen wir erstmal, woran wir sind. Ja, und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du das mitmachst. Dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal melden. Weißt du, du kannst ihn ja ganz in die Enge treiben, wenn er dann noch wieder mit dem Religiösen ankommt. Dann mach ihm mal den Vorschlag, dass ihr beiden zusammen zu einem Pastor geht. Mhm. Und dann macht ihr mal einen Termin. Und ich garantiere dir, dass der Pastor ähnlich antworten wird wie ich. Mhm. Na gut. Der wird entsetzt sein. Ja. So, du wolltest ja die Meinung eines Außenstehenden haben. Ja, einer, aber den ich dann auch nicht so in meinem Umfeld habe. Ja, verstehe. Darum wollte ich mich auch schon mal brieflich an so eine, es gibt ja da solche kirchlichen Kanäle und die haben ja auch Adressen und da wollte ich das Problem immer schon mal in brieflicher Form hinschicken und mal um Meinung bitten, aber hat sich das heute Abend hier so ergeben. Ja, umso besser. Lass dich nicht in dieser Weise missbrauchen, Ines. Lass es nicht mit dir machen. Okay. Aber das musst du für dich entscheiden. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Wiederhören. Sehr gerne. Tschüss. Dorothee. Dorothee 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dorothee. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich mich vor über einem halben Jahr von meinem Freund getrennt. Ja. Und ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob ich das Richtige überhaupt getan habe. Du hast dich von ihm getrennt. Nach wie vielen Jahren? Nach 7 Jahren. Nach 7 Jahren. Also und warum ist eigentlich gar nicht so wirklich klar, wer sich jetzt von wem getrennt hat, muss ich dazu sagen. Weil eigentlich hat er sich erst von mir getrennt. Und ich bin dann erst mal zu meiner Freundin gezogen. Hm. Und nach circa einer Woche kam er eben wieder an und hat gesagt, ihm würde es alles leid tun. Und ja, dann habe ich eben darauf reagiert, dass ich gesagt habe, das geht so alles nicht und bin nicht zurückgekommen. Was ist denn das Hauptproblem, was ihr zum Schluss gehabt habt? Ja, das ist eben mein Problem, dass ich das gar nicht mehr wirklich weiß, weil die Beziehung hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Also, wo hat's denn gehakt? Ja, dass wir uns einfach nicht mehr verstanden haben und in unserer Beziehung, also außenrum war wirklich alles wunderbar eigentlich, aber in unserer Beziehung hat es einfach irgendwo nicht mehr gestimmt. Also viel Streitereien, keine Zärtlichkeiten mehr, ja, genau. Kein Sex mehr. Es kamen viele Beleidigungen und was mir einfach so wehgetan hat, dass ich das einfach nicht vergessen konnte. Also auch richtiger Streit? Genau. Noch schlimmere Sachen? sehr schlimme Sachen eigentlich, ja. Hat er dich geschlagen? Nein. Das nicht. Aber er hat dich beschimpft? Ja. Und du hast ihn auch beschimpft? Nein, eigentlich nein. Weniger. Was ist das Schlimmste, was er zu dir gesagt hat? Ja, die schlimmsten Sachen, die ich jetzt in Erinnerung hatte, war eigentlich, dass ich eine Schlampe wäre und dass ich ihn nur ausgenutzt hätte. Mhm. Und es war einfach irgendwie, dann war es zudem noch, dass wir zwei Katzen hatten, ja, die wir uns zusammen angeschafft hatten. Und die er dann, als sie ausgezogen war, einfach ausgesperrt hat. Mhm. Und ja, ich wusste dann von einem auf den anderen Tag nicht, wohin mit den Katzen, und habe sie dann eben vermitteln müssen und kann sie seitdem auch nicht mehr sehen. Und er wusste ganz genau, dass die mir ganz wichtig sind. Mhm. Und es sind eben genau die Sachen gewesen, wo ich einfach in dem Moment, in den paar Monaten, das Gefühl hatte, dass er mir das einfach nur reinwürgen will und dass er mich einfach nur fertig machen will. Das war auch was, was er mir wörtlich gesagt hat, bevor er sich von mir getrennt hat. Was hat er wörtlich gesagt? Ich will dich fertig machen? Genau. Hm. Warum hat er so eine Wut auf dich und so einen Hass? Das weiß ich nicht. Also, habt ihr das Ganze, ihr seid jetzt ein halbes Jahr getrennt, sagtest du gerade? Genau, ja. Etwas mehr, also seit Dezember. Hat er eine neue Freundin? Nein. Nee. Aber ich habe einen neuen Freund. Du hast einen neuen Freund? Genau. Aber du bist nicht glücklich mit dem neuen Freund? Nein, irgendwie nicht. Ich habe am Anfang gedacht, telefonierst? Ja, das ist normal, dass man der alten Beziehung ein bisschen nachtrauert, aber irgendwie bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, ob das so normal ist. 7 Jahre wart ihr zusammen. Genau. Das heißt, das war für dich eine ganz frühe, deine erste lange Beziehung, natürlich. Genau. Dein erster Freund auch? Mein erster Freund nicht wirklich, aber mein erster richtiger Freund, mit dem ich eine richtige Beziehung hatte. Ist er in deinem Alter oder ein bisschen älter? Er ist 4 Jahre älter als ich. 4 Jahre älter. Genau. Mhm. Kommuniziert ihr noch miteinander im Moment? Ja. Ja. Schon, also wenig, aber... Wie? Per SMS oder ruft ihr an? Ja, meistens telefonieren wir, und dann ist eben das Problem, dass eben immer wieder die alten Geschichten aufkommen und... Wer ruft denn da wen an? Beide eigentlich. Und ihr streitet immer am Telefon? Nein, streiten eigentlich nicht, aber es kommen eben immer wieder die alten Sachen hoch und dann kommt es nicht wirklich irgendwie, wir kommen nicht wirklich voran, also... Warum telefoniert ihr überhaupt noch miteinander? Weiß ich nicht. Weil... Danach geht es dir immer schlecht. Ich wollte von Anfang an den Kontakt nicht aufgeben, weil er mir einfach so wichtig geworden ist, dass ich ihn als Freund eigentlich anfangs auch behalten wollte. Ach Dorothee, weißt du, ich kann das gar nicht... ich halte da gar nichts von, dieses Gerede mit dem als Freund behalten. Das klappt in den meisten Fällen sowieso nicht. Das kann man, da könnt ihr euch in 5 Jahren nochmal drüber unterhalten, ob ihr eine Freundschaft haben wollt. Wenn etwas so zerfleischt ist und kaputt, ist das immer so ein Trost. Damit versucht man sich immer über die Zeit zu retten oder hofft dadurch irgendwie doch nochmal an den Menschen ranzukommen. In der Regel geht das nicht. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber in der Regel geht das nicht. Dieser Mensch hat, in den 7 Jahren, wollte ich gerade noch fragen, wie lange ging es eigentlich schon gar nicht mehr gut von den 7 Jahren? Also es war, dass er inzwischen drin mal fremd gegangen ist. Ja. Und seitdem war irgendwie immer irgendwo, dass ich muss mal sagen, vom Kopf her, die ist immer anders als vom Gefühl her. Also wenn ich das frage... Ich habe vom Kopf her immer gedacht, ja, er liebt mich, aber vom Gefühl her war irgendwie, ja, will er das überhaupt? Aber ich frage mich halt im Moment irgendwo, bilde ich mir das nur ein? Oder ja, war das wirklich so? Oder wie viele Jahre war das richtig glücklich von den 7? Das war schon einige Jahre. Also wir sind ja, die letzten 2 Jahre haben wir dann auch zusammen gewohnt. Aber das war schon nicht mehr so doll. Naja, es gab schon ein paar Probleme, aber... Es war, eigentlich war es schön, und es war auch immer eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe. Weißt du, was ich glaube, Dorothee? Ja. Dass du in einer gewissen Abhängigkeit zu diesem Typ stehst? Mhm. Und du entsprechend und deshalb nicht loslassen kannst. Und deshalb vielleicht auch die große Chance, dass du jetzt da ein neues Glück eventuell an deiner Seite hast, dass du diese Chance nicht packen kannst. Dieser dieser Mann zieht dich wieder in den Sumpf zurück. Mir klingt es so. Mir klingt es auch so, als würdest du niemals mit dem dein Glück finden mehr. Aber irgendetwas ist da, was dich immer wieder zu dem hinzieht. Selbst wenn er so schlimme Sachen gesagt hat, du Schlampe, ich will dich fertig machen, er hat dich schlecht behandelt. Objektiv gesehen sind das so schlimme Sachen. Allein die paar, die du jetzt erzählt hast, und wahrscheinlich hast du nur 2-3% mehr erzählt von dem, was da alles gesagt wurde. Ist das schon so ausreichend, dass man mich nur am Schluss, weil naja, ich mit dem Typen, ich meine, ich muss ihm auch recht geben, ich meine, ich habe mich mit dem Mann, mit dem ich praktisch jetzt zusammen bin, ziemlich gut angefreundet. Mhm. Und er wurde ziemlich eifersüchtig. Und was ich immer. Wer, der Neue oder dein Ex? Mein Neuer. Mhm. Und mein Alter wurde dann ziemlich eifersüchtig, weil ich mit ihm angefreundet habe. Mhm. Und das kann ich auch sehr gut verstehen eigentlich. Nein, das kann ich nicht sehr gut verstehen. Der will immer noch Macht über dich ausüben. Der hat dich rausgeschmissen. Der hat gesagt, du alte Schlampe, und ich will dich fertig machen. So, dann hat er nicht das Recht, mehr eifersüchtig zu sein. Du lieber Himmel, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Der hat dich ja von sich weggedrückt letztendlich. Ja. Der hat dich mies behandelt. So. Er hat es 7 Jahre lang nicht gesagt. Und was hat er 7 Jahre nicht gesagt? 7 Jahre lang hat er mich nicht beschimpft oder. Ja, aber entscheidend, Dorothe, sind nicht die 6 Jahre davor, sondern das letzte Jahr. Die letzte Zeit ist entscheidend. Das bringt auch gar nichts, wenn du dich zurückerinnerst, ach, das war so schön damals und das war doch toll. Und das ist, hat alles keinen Wert. Es ist entscheidend, wie er sich am Ende der Zeit und wie er sich jetzt verhält. Nur das zählt. Und er verhält sich, so wie du es mir geschildert hast, offensichtlich sehr schlecht dir gegenüber. Ja, das Problem ist, dass er wirklich eine Woche oder 2 Wochen später sich total verändert hat. Und ich manchmal das Gefühl habe, ja, vielleicht hat er den Ernst der Situation nicht erkannt und jetzt, ich habe ja einfach das Gefühl, er ist jetzt anders und ja, aber ich weiß einfach nicht, ob das überhaupt noch funktionieren könnte und jetzt bin ich einfach so fertig, weil ich jetzt mit jemandem Neuen zusammen bin und ich will demjenigen auch nicht wehtun. So, du riskierst, ja, was heißt demjenigen wehtun? Du riskierst aber, dass der dich auch wieder verlässt. Denn ja. Welcher neue Freund macht so ein Theater lange mit? Ja. Irgendwann musst du dich ja mal entscheiden. Du musst ja dein Herz muss doch mal Position beziehen. Und ja, ich bin jetzt einfach so durcheinander, dass ich einfach überhaupt nicht mehr weiß, was. So, dann geh doch mal folgendermaßen vor. Du hast ja nun dein Fett weggekriegt von dem Ex. Ja. Du hast jetzt einen Freund, den du schon sehr nett findest. Ja. Ja. Auf jeden Fall. So. Jetzt geh doch mal, versuch doch mal wirklich radikal vorzugehen und brichst sämtliche Kontakte mit ihm ab, mit dem Ex. Davor habe ich Angst. Ja, aber manchmal muss man in die Angst reingehen, um die Angst zu bewältigen. So kann es ja nicht weitergehen. Ja. So, dann siehst du mal, wie das denn geht. Dann ist es vielleicht die ersten Wochen ein bisschen schwierig, aber du bist in der sehr bevorzugten Situation, dass du einen netten Menschen an deiner Seite hast. Ja, aber im Endeffekt, ich meine, zwar die letzten 3 Monate hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Da habe ich mich nicht gemeldet bei ihm. Mhm. Und irgendwann kam eine SMS von ihm, dass er jetzt lange genug versucht hätte, mit mir Kontakt zu halten. Mhm. Und weil ich ehrlich gesagt auch diejenige war, die den Kontakt abgebrochen hatte. Mhm. Weil ich einfach nicht wollte, dass es immer wieder auf die alten Geschichten hinausläuft. Okay, dann hat er geschrieben, er hätte jetzt lang genug versucht. Und wie ging es weiter? Was hat er noch? Was hat er noch geschrieben? Ja, nichts mehr. Irgendwann, dann hatten wir leider vor, ja, leider kann ich auch nicht sagen, aber wir hatten halt vor kurzem Jahrestag oder hätten gehabt. Ja. Und dann habe ich ihm halt nur geschrieben, dass ich halt daran gedacht habe. Alles falsch. Alles falsch. Alles falsch. Alles falsch, Dorothy. So, jetzt beenden wir das Gespräch. Ich habe dir klar gesagt, was ich denke. Ich denke in diesem Fall, dass du einen Schlussstrich ziehen musst. Wenn das auch schwierig ist und wehtut, das musst du jetzt durchziehen. Und ich bin fast sicher, dass das gut für dich ist. Nach einer gewissen Zeit wirst du froh sein, dass du es gemacht hast. Ja. Distanz. Absolute Distanz. Abkehr. Nicht nur Distanz, Abkehr. Ganz weg von dem. So, das wünsche ich dir. Also ich denke halt immer daran, ich hatte viele, viele Probleme. Und weißt du, was ich war der einzige Mensch, der mir in der Zeit auch zugestanden hat. Und ja, aber die Zeit ist vorbei. Ein bisschen, ja, die du Zeit ist vorbei, aber die Zeit könnte auch wiederkommen. Das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Person, die jetzt an meiner Dorothee, Seite pass mal steht, auf. Pass mal auf, Dorothee. Pass mal auf, Dorothee. Jetzt, lange Jammerei, ein Satz noch. Ja. Wenn du so hin und her schwenkst, verdammt nochmal, dann geh zu ihm zurück. Dann lass dich schlagen und lass dich erniedrigen und mach es alles nochmal durch, damit du es kapierst. Es gibt nur diesen Weg. Entweder sagst du radikal nein oder sagst radikal ja. Dann hast du vielleicht noch nicht genug von dem gekriegt. Dieses Hin und Her, und das geht nicht. Das ist Quatsch. Das bringt gar nichts. Ja. Mach es radikal. Wenn du dir wirklich irgendwo noch eine Hoffnung machst, okay, dann nochmal ran. Nochmal ran. So. Nicht, dass du jetzt ganz doll am Weinen bist und ich verabschiede mich jetzt und tschüss. Ich möchte, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. War ja ein hartes Gespräch. Danke. Ne? Wir rufen dich gleich nochmal an, Dorothee. Okay. Meine Liebe, alles ja, Gute und viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ben. Hallo. Wer hier? Hallo, Ben. Okay, mein Thema ist, ich bin nach Namibia ausgewandert. Ja, Moment. Ich wollte dir erst mal vorstellen, du bist 30 Jahre alt. Okay, ja. Mh. Und du bist nach Namibia ausgewandert? Richtig, ja. Du rufst jetzt aus Namibia an? Nee, ich rufe aus Deutschland an, ich bin momentan auf Heimaturlaub. Achso, das habe ich gar nicht verstanden. Wann bist du ausgewandert? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Warum? Durch meine Familie. Ich habe meine Frau kennengelernt und sie kommt aus Namibia und wir haben mittlerweile einen kleinen Sohn. Wo hast du sie und kennengelernt? Alles richtet sich eben darauf aus. Wo hast du sie kennengelernt? Ich habe es gemacht und es ist ein absolutes Traumland. Ich kann mir nicht vorstellen. Ben, da stimmt ja irgendwas mit der Leitung nicht. Ich frage dich immer zu und du hörst es nicht. Ich hatte gefragt. Wir haben, glaube ich, eine kleine Verzögerung. Ja, da ist irgendeine Verzögerung. Ich hatte gefragt, wo hast du deine Frau kennengelernt? In Tansania. Warst du beruflich dort oder als Tourist? Als Freiwilliger habe ich in einem Projekt mitgearbeitet für eine Weile und meine Frau hat dort ihre Ausbildung gemacht und dort haben wir uns eben kennengelernt. Sie kommt aber aus Namibia und da haben wir uns dann letztendlich niedergelassen. Und was genau machst du oder was macht ihr in Namibia? Wir haben uns selbstständig gemacht mit einem Elektronikgeschäft im weitesten Sinne, Verkauf, Reparatur und so weiter. Ja. Funktioniert das? Weshalb ich aber anrufe. Mein Problem ist durchwachsende Kriminalität, die wir nun auch in den letzten 4 Jahren des Öfteren zu spüren bekommen haben, wächst auch meine Bereitschaft zur, ich sag mal, Gegengewalt. Was mich ein bisschen erschreckt, ist, dass ich eigentlich überzeugter Pazifist bin und als Zivildienstleister aus Überzeugung und so weiter da eigentlich überhaupt keine Ambition zu habe. Nach Situationen wie Überfall im Auto mit Messer am Hals und so weiter, haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, uns zu bewaffnen aus Selbstschutz. Ja. Lass mich mal kurz noch fragen, Ben, die politische Lage in Namibia, wie ist die zurzeit? Sicherlich mit am besten im Vergleich zu den meisten anderen afrikanischen Ländern. Ist es ein demokratischer Staat? Richtig, ja. Ja. Es wird in diesem Land noch sehr viel Deutsch gesprochen? Das ist auch richtig, ja. Bekanntenkreis sind auch sehr viele Deutsche. Ja. Also. Dennoch nimmt die gesamtgesellschaftliche Gewalt, so auf der Straße oder wie du es gerade geschildert hast, nimmt zu und wird immer brutaler. Es ist recht friedlich. Ich denke auch vor allem, wenn man als Tourist herkommt, bekommt man da nicht viel von mit. Es wird unheimlich viel eingebrochen. Ja, es gibt hier und da Überfälle. In regelmäßigen Abständen hört man dann eben auch, dass Touristen überfallen worden sind. Was eben zunimmt, ist die Gewaltbereitschaft, dass also oftmals erst zugestochen oder sogar geschossen wird, bevor dann, was weiß ich, ein Handy abgenommen wird oder sowas. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Ja, das heißt, jetzt habt ihr euch oder du hast dich bewaffnet. Du als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer hast jetzt eine Waffe. Richtig. Wenn man eine Waffe hat, muss man davon ausgehen, dass man die Waffe vielleicht auch irgendwann in die Hand nimmt und vielleicht irgendwann auch abdrückt. Ja, das ist also auch schon passiert, Gott sei Dank bisher nur für Warnschüsse. Das hat also bisher gereicht. Mhm. Vor etwa 4 Wochen hatten wir also Einbrecher, die kurz davor standen, ins Haus einzudringen, mhm. Die dann auch durch einen Warnschuss Gott sei Dank dann geflüchtet sind. Aber nach so einer Situation stellt man sich eben die Frage, was war jetzt vielleicht Glück, was passiert als nächstes? Unbedingt. Das nächste Mal könnte es sein, dass du auf einen Menschen zielen musst, um dich zu retten unter Umständen. Richtig, genau. Also zu dem Zwecke versuche ich jetzt also soweit es geht zu üben und so weiter, damit man eben die Waffe dann auch möglichst sicher einsetzt. Das heißt, ist natürlich eine schwierige Situation oder eine furchtbare Situation letztendlich als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer, wo ich war es auch oder bin es auch, wenn man sich so strikt gegen Waffengewalt ausgesprochen hat, so von der Ideologie her, dann plötzlich auf der... Ich war zu einem gewissen Zeitpunkt stolz sagen zu können, dass ich mich mein ganzes Leben nicht mal wesentlich geprügelt habe. Also ja, kann ich ja, ja. Eine Hand abzählen, wo ich überhaupt mal in Situationen gekommen bin. Ben, kommt man denn da nicht, kommt ihr denn da nicht so in ganz grundsätzliche Gedanken, dass ihr sagt, ist das überhaupt noch unser Land? Wollen wir hier dann noch leben? Ja, gerade wo ich jetzt wieder zurück in Deutschland bin für eine kurze Zeit, wird ja, also ich bin jetzt eine gute Woche hier und es ist wunderbar, Freunde und Familie wiederzusehen und so weiter, aber als leben möchte ich nicht mehr hier. Ja gut, es muss ja vielleicht nicht Deutschland sein, es könnte ja ein anderes Land in Europa sein, wo die Verhältnisse dann doch wesentlich anders und friedlicher ablaufen als in Namibia. Ja, okay, wir haben auch eine ganze Weile in England gelebt, was uns gut gefallen hat, aber ich denke generell Europa wird es für mich oder für uns nicht unbedingt werden. Also das heißt, ihr seid doch entschlossen, auf jeden Fall eine Weile noch dort zu bleiben. Ja, das denke ich schon. Also ich denke, wenn ich mir eben so vorstelle, falls wirklich die Situation mal eintritt, dass man jemanden verletzt, aus solchen Gründen, würde ich wahrscheinlich dann das Land verlassen. Man hofft natürlich bisher, dass es eben, wie gesagt, bei einem Warnschuss bleibt oder dass man sich irgendwie... Du sagst, dass man jemanden verletzt, aber du musst damit rechnen, wenn du in einer solchen Situation eine Waffe gebrauchst, dass du nicht immer so cool bist und genau so zielen kannst, dass er nur verletzt ist. Du musst auch den Fall durchspielen, dass du einen Menschen tötest. Ja, man redet sich selber irgendwann ein. Also es ist ein Land, wo wahrscheinlich jeder Zweite mit einer Waffe durch die Gegend läuft. Und man redet sich vielleicht ein bisschen schön irgendwo. Auf der einen Seite habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn es jemandem schlecht geht und sich im Supermarkt was in die Tasche steckt oder sowas. Eine strikte Grenze muss ich da einfach ziehen, wo man jemanden anderen bedroht. Und wenn ich nachts in ein Haus einbreche, in einem Land, wo ich damit rechnen muss, dass der Besitzer bewaffnet ist, muss ich wohl auch damit rechnen, dass die dann benutzt wird. Ja, gut, klar, sicher. Aber irgendwann bist du es und irgendwann hast du einen Mensch auf dem Gewissen. Auch wenn es aus Notwehr war, natürlich. Warum eskaliert die Gewalt in diesem Land so? Das Land ist seit 18 Jahren unabhängig und es ist sehr, sehr friedlich abgelaufen. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo das doch oft blutige Rache gibt, wenn es so einen politischen Umsturz gibt. An der wirtschaftlichen Situation hat sich aber 18 Jahre nicht viel geändert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ärmeren Bevölkerungsschichten, naja, es ist durchaus nachvollziehbar, irgendwann sagen, jetzt muss sich mal was ändern. Du hast jetzt geht es weiterhin genauso schlecht, wie es immer gewesen ist. Du hast einen Elektroladen. Das klingt so für uns, die wir hier in Deutschland sind und vielleicht noch nie in Afrika waren oder gar in Namibia, exotisch. Ein Elektroladen in Namibia. Funktioniert das so gut, dass du sagst, ich verdiene da richtig gut Kohle, vielleicht sogar mehr als hier in Deutschland mit einem Elektroladen? Auch so direkt würde ich das nicht sagen. Wir können ganz gut leben. Wir haben einen ganz guten Lebensstandard. Man muss auf das ein oder andere verzichten, aber dafür hat man eben andere Dinge, die das Leben dann schöner machen. Großartige Natur und so weiter. Ja, ja. ich fühle mich auf jeden Fall wohl und ich würde sagen, dass ich einen besseren Lebensstandard habe, eben durch solche Dinge. So, jetzt hast du mich aber angerufen und hast mir das so erzählt, dass du eine Waffe hast und dass du eventuell auch dann schießen wirst müssen. Warum genau hast du angerufen? Nur um mir das zu erzählen? Also wie gesagt, mich hat zunächst mal, okay, der Schritt, sich eine Waffe anzuschaffen, war erstmal ein bisschen mulmiges Gefühl natürlich. Mittlerweile, also das letzte Ereignis ist 4 Wochen her, dass also zwei Leute versucht haben einzubrechen, die dann auch Gott sei Dank durch den Warnschuss wieder geflüchtet sind. Meine persönliche Veränderung, die mir irgendwo ein bisschen Angst macht, ist, dass ich manchmal da sitze und mir schon fast denke, na kommt doch, ich zeig's euch, ich drück ab beim nächsten Mal. Das ist, weißt du, wenn man da sitzt, ist einem dann nicht so bewusst, dass es vielleicht immer andere Leute sind, die versuchen, einen zu überfallen. Ja, natürlich. Ja, für mich, der ich da sitze, ist es wieder der nächste Überfall. Ja. Und es ist der Einbrecher oder so. Also da ist schon eine Persönlichkeit, so ein bisschen verändert sich schon die Person, ein bisschen, wenn man so ein Ding hat und man in solchen Verhältnissen lebt. Glaube ich, würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Würde jeden von uns, glaube ich, gehen. Ja. Hast du diese Waffe auch dabei, wenn du unterwegs bist? Irgendwie in der Stadt oder irgendwie auf dem Land bist? Ja, 24 Stunden. Hast du dabei? Auch ein komisches Gefühl, immer eine Waffe in der Tasche zu haben. Ja, also die immer mit rumzutragen, da gewöhnt man sich dran. Nur wenn sich eben solche Ereignisse häufen, naja, weißt du, man schläft und man hört irgendein Geräusch und mittlerweile hat man das schon drin. Man zieht das Ding und du hast gerade gesagt, im Haus was ist los mit geladener Pistole. Mhm. Du hast gerade gesagt, in dem Moment, wo was Schlimmes passiert, würde ich das Land verlassen. Vielleicht wäre die Überlegung sinnvoll, das Land zu verlassen, bevor etwas Schlimmes passiert. Naja, die Hoffnung, dass eben doch alles gut geht und dass wie gesagt, dass man durch diese Abschreckung sich irgendwo schützen kann, die bleibt eben bestehen. Ja. Noch eine Frage zu der Historie des Landes. Du sagst, seit so und so vielen Jahren erst unabhängig. Unter welcher Besatzung stand das Land? Wer war vorher da? Waren das die Engländer? Seit dem Ersten Weltkrieg unter südafrikanischem Mandat. Ah ja. Und damit auch die volle Apartheidspolitik, eben wie es in Südafrika gewesen ist. So, das kann natürlich auch sein, dass dadurch auch so die Wut der Schwarzen sich jetzt auch Luft macht. Nach diesen vielen Jahren der Demütigung und der Repressionen, die sie erlitten haben. Ja, ich denke, das ist nicht sicherlich in erster Linie nicht ein politisches Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Es wird eben ausgeraubt und da sind Schwarze genauso von betroffen wie Weiße. Ja, also hast du denn als Weißer mittlerweile einen schlechten Stand, dass es jetzt den umgekehrten Rassismus gibt? Würde ich so noch nicht sagen. Als gemischtes Paar, also meine Frau ist Schwarze. Ach so, ja gut, dann ist klar. Gab's zu Anfang hin und wieder mal Bemerkungen und so weiter, ausschließlich aber von Weißen. Ach, das gibt's auch immer noch? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, man darf nicht vergessen, es leben auch noch viele Deutsche da und die will ich jetzt nicht unbedingt auf die Füße treten. Aber Ben, ich muss Schluss machen, weil die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir, dass du nie einen Menschen wirklich ernsthaft verletzt oder gar töten musst aus Notwehr. Ich wünsche euch alles Gute in Namibia. Vielen Dank. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. In der Technik heute Nacht Thomas Wittig. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind Montag wieder da. Montag auf Dienstag. Bis dahin. Ciao.